Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 590, an Goethe, Jena, den 2. April. Ihre Sendung überrascht mich sehr angenehm. Ich will den Gesang mit aller Aufmerksamkeit lesen und studieren. Wallensteins Lager soll heute Abend verabfolgt werden. Ich hoffe, Sie bald zu sehen und Ihnen meine Empfindungen über das Gelesene mitzuteilen. SCH